Die Pest und den Hunger, den grausamsten Krieg, Katastrophen und Seuchen, wir haben sie besiegt. Doch heute herrscht Frieden und Demokratie und ein sterbendes Volk fällt in Agonie. Aber wir kennen eure Ziele und wir sehen eure Taten. Mehr abgetriebene Kinder als gefallene deutsche Soldaten. Und ihr seid noch mächtig stolz auf eure Bilanz, auf Multikulti, Niedergang und Totentanz. Was ist psychotisch? Völlig idiotisch. Der neueste Geheimdienst-Coup, schön inszeniert vom großen N bis U. Man kann sich auch schon denken, warum und von wem, um gegen nationale deutsche Herde vorzugehen. Doch werden wie oft schon in so vielen Städten wieder mal deutsche Menschen totgetreten. Erfolgt ein neuer Gipfel der Heuchelei, denn ihr seid tatsächlich bei Demos gegen Rechts dabei. Das ist Besatzerpolitik, wie es keine zweite gibt. Hier tritt man die Vernunft mit Füßen. Ein ganzes Land geht auf die Knie, eine offene Psychiatrie, denn sie wollen für ewig büßen. Und jeden Schlacher hier begrüßen. Die tapfere Wehrmacht war ein deutsches Heer. Den Amis dient heute die Bundeswehr. Ihr schickt unsere Soldaten in den tiefsten Busch. Wollt die Freiheit dort verteidigen am Hindukusch. Doch was ist los im eigenen Land? Hier herrscht doch auch schon lange Kriegszustand. In den Bezirken, in den Ghettos, bei Tag und Nacht. Mir zeigt, dass ihr mal endlich eine Ordnung macht. Als bei der großen Flut die Pegel stiegen, wo sind denn eure Freunde da geblieben? Netten Dauergäste, die von selbst nicht gehen. Doch mit dem Samsack in der Hand hat man noch keinen gesehen. Und wie lange wollt ihr Spott und Himmel dulden? Von Staaten, die uns noch Milliarden schulden. In Ländern, die heute unsere Ostgebiete verwalten, haben unsere Jungs doch damals nicht mal zum Tanken gehalten. Das ist Besatzerpolitik, wie es keine zweite gibt. Hier kriegt man die Vernunft mit.